aber das Gewissen, die Gewissensbisse. Sie sprechen ihm also jedes moralische Empfinden ab? Ist er denn so ein Mensch? Ach, Avdotja Romanowna, jetzt hat sich doch ohnehin alles verwirrt und getrübt, obwohl bei uns nie Ordnung geherrscht hat. Russische Menschen sind überhaupt breit angelegte Naturen, Avdotja Romanowna, breit wie ihr Land und überaus geneigt zum Fantastischen, zum Ungeordneten, Regellosen. Aber es ist ein Unglück, breit angelegt zu sein, ohne bestimmte Genialität. Erinnern Sie sich noch, wie oft wir beide gerade über dieses Thema gesprochen haben, wenn wir abends nach dem Essen auf der Terrasse im Garten saßen? Und gerade dieses breit angelegt sein haben Sie mir doch so vorgeworfen. Wer weiß, vielleicht sprachen wir dort genau um dieselbe Zeit über diese Dinge, als er hier lag und seinen Plan ausbrütete. In unserer gebildeten Gesellschaft gibt es doch so gut wie überhaupt keine geheiligten Traditionen, Avdotja Romanowna. Es sei denn, dass sich jemand aus Büchern irgendetwas zusammensucht oder aus den alten Chroniken hervorholt. Aber das tun doch vorwiegend Gelehrte, und die sind doch, wissen Sie, in ihrer Art lauter Schlafmützen, sodass es für einen Weltmann sogar unpassend wäre, da mitzuhalten. Sie kennen ja meine Ansichten so im Allgemeinen. Ich klage niemanden an. Ich für meine Person bin Müßiggänger, bekenne mich dazu auch bewusst. Aber wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen. Ich hatte sogar das Glück, Sie für meine Ansichten zu interessieren. Sie sind sehr blass, Avdotja Romanowna. Ich kenne seine Theorie. Ich habe seinen Artikel in einer Zeitschrift gelesen, über die Menschen, denen alles erlaubt ist. Rasumichin hat ihn mir gebracht. Herr Rasumichin? Ein Artikel Ihres Bruders? In einer Zeitschrift? Es gibt einen solchen Artikel? Das habe ich nicht gewusst. Der muss ja sehr interessant sein. Aber wohin wollen Sie denn, Avdotja Romanowna? Ich möchte Sofja Semjonowna sehen, sagte Dunetschka mit schwacher Stimme. Wie komme ich zu ihr? Sie ist vielleicht schon zurück. Ich will sie unbedingt sofort sehen. Sie soll... Avdotja Romanowna konnte nicht zu Ende sprechen. Es verschlug ihr buchstäblich den Atem. Ich nehme an, Sofja Semjonowna wird vor Anbruch der Nacht nicht zurückkehren. Sie müsste entweder gleich zurückkommen oder, wenn nicht, dann erst sehr viel später. Ah, also hast du gelogen. Ich sehe, du hast gelogen. Du hast alles gelogen. Ich glaube dir nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Schrie Dunetschka in einem Ausbruch wilder Wut und verlor vollkommen den Kopf. Sie fiel fast ohnmächtig auf den Stuhl, den Svidrigailow ihr rasch noch unterschob.